Geselle dazu, ihr heiligen und göttliches Verhängnis zu verstören. Nicht fressen! Nicht fressen! Jawohl, nein, mein Sohn, sei zufrieden, ich friss dich nicht. Alle haben die Welt schon gefressen. Deine Knie, die Knie. Schafe sollen hüten. Nein, hörst du nicht, da die Wölfe kommen sind? Ich will dir Essen geben. Ja, ich habe den ganzen Magen voll Hunger. Wohin aus willst du aber jetzt? Ich will bei dir hier bleiben. Dich hier zu behalten ist weder meine noch deine Gelegenheit. Deine zarte Jugend dürfte eine solche harte und sehr strenge Art zu leben in die Länge nicht ausharren mögen. Oh, lieber Mann, behalt mich doch, es ist sonst gar niemand auf der Welt. Vielleicht finden wir doch in einem anderen Dorfe die Leute wieder, zu denen du gehörst. Was? Das für Dinge, Leute und Dorf. Behüte Gott, bist du närrisch oder gescheit? Nein, meiner Meute und meines Knäts, wo bin ich? Und nicht der närrisch oder der gescheit? Kannst du auch beten? Ja. Nun, so lass hören. Jetzt erkenne ich erst, was für eine große Gnade und Wohltat es ist, wenn du deine Erkenntnis mitteilst, und wie gar nichts ein Mensch sei, dem du solche nicht gibst. Oh, liebes Kind, bleibe bei mir, ich bin gehalten, dich besser zu unterrichten. Mensch wissen soll. Er lehrt mich unterscheiden die Tugenden von den Lastern, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Ich halte mich so, dass mein Einsiedel ein sonderliches Gefallen an mir hat und nicht zwar der Arbeit halber, so ich zuvor zu vollbringen gewohnt bin, sondern weil er sieht, dass ich begierig seine Unterweisungen höre. Als man Kind. Wie weit Gottlob die Zeit vorhanden, dass ich aus dieser Welt scheiden, die Schuld der Natur bezahlen und dich in dieser Welt hinter mir verlassen solle, vernimm zum letzten Male meine Worte. Herzliebster Vater, wirst du mich denn allein in diesem wilden Wald verlassen? Soldat! Wer kann der Ordnung des Allerhöchsten widerstreben wollen? Ach nein, mein Sohn, lass mich fahren, sinnte mal du mich ohne das weder mit Heulen, noch viel weniger mit meinem Willen länger in diesem Elend zu verharren wirst zwingen können, indem ich durch Gottes ausdrücklichen Willen daraus gefordert werde, welchem göttlichen Befehl ich mich auch mit allen Freuden nachzukommen hierzu bereite. Liebster Sohn, ich weiß wohl, dass du in dieser Einöde nicht lange verharren wirst. Vor allen Dingen erkenne ich selbst meine böse Gesellschaft, bleibe beständig. Lasse dich die Kreuzeshitze von deinem angefangenen, lüblichen Werk nicht abwendig machen, denn wir verharret bis ans Ende. Der wird selig. Und jetzt nimm die Reithaue und tue, wie du mich tun siehst. Oh! Steve!